Licht der Ostsee schon, durch der besiegten Weichselmund, Augustus reicht sogleich mit seinen Waffen kommt. Und wisset ihr nicht, durch Leben mir sitzt.